Andacht vom 22.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Die Weisheit des Heiligen Geistes. Ich möchte noch da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich sprach darüber, wie wir uns schwer tun, zu unterscheiden zwischen dem Jesus, der 3 Jahre wirkte, und dem, was er am Kreuz vollbrachte. Es ist eine Sache, auf den Jesus zu sehen, der auf der Erde wandelte. Es ist etwas anderes, auf das vollbrachte Werk des Kreuzes zu schauen und alles durch das Kreuz zu betrachten. Ich bekam eine Nachricht aus der europäischen Welt. Die Person erzählte mir ihre Erfahrung mit den letzten 30 Jahren ihres Christenlebens. Durch all die Religion, die die Kirche lehrte, war ihr Herz so verwundet, dass diese Person nichts mehr mit Gott zu tun haben wollte. Dann lernte sie das vollbrachte Werk des Kreuzes kennen und sie wurde so verändert. Sie hat eine intime Beziehung mit Jesus. Wenn ich Geschichten wie diese lese, wird mein Herz so glücklich. Also, wenn ich sehe, wie die Herzen von Menschen durch das vollbrachte Werk am Kreuz verändert werden, freut mich das so sehr. Wenn ich dann wiederum erlebe, wie Jesus ignoriert wird, nicht als Person, sondern als der, der das Werk am Kreuz vollbracht hat, das ärgert mich richtig. Das eine ist, Jesus zu sehen, das andere ist, das vollbrachte Werk am Kreuz zu sehen. Ich lese in 1. Korinther 2 weiter. Ich nutze die Passion-Übersetzung, weil sie es verdeutlicht. Wenn ich die Passion-Version täglich in meiner Andachtszeit lese und mich etwas berührt, dann beginne ich das mit Hilfe anderer Übersetzungen zu studieren. Paulus sagt in Vers 9: Deshalb sagt die Schrift, was über Jahrhunderte hinweg verborgen war in einem Bereich, der für die Sinne nicht erreichbar war, Dinge, die zuvor weder gehört noch gesehen wurden. Auch unsere Möglichkeiten der Vorstellung konnten das Geheimnis nicht entziffern. Gott aber hatte es bereits vollbracht und als königliche Bahn vorbereitet, die in die Herzen seiner Liebhaber eingeprägt ist. Die Leute, die hier dabei sind, sind wundervoll. Es ist wunderbar, den Menschen zu dienen. Ich habe gelernt, dass wir durch unsere Herzen verstehen und nicht durch unser Denken. Unser Gehirn ist nur der Prozessor, der das, was unser Herz versteht, weiterverarbeitet. Warum lache ich? Es gibt Leute, die sagen, der Reinhard ist gegen das Alte Testament. Wie kann ich gegen das Alte Testament sein? Es ist die Bibel. Wogegen ich bin, wenn Menschen das Alte Testament mit der Brille des Alten Bundes lesen. Wenn sie das tun, zerstören sie ihr ganzes Leben und häufig auch das anderer Menschen. Denn die Religion wird dein Leben zerstören und dann wirst du durch deine Religion das Leben anderer zerstören. Ich erinnere mich an eine Frau, die Teil unserer Gemeinde war. Sie war so überzeugt, dass Gott Frauen hasst. Niemand konnte sie vom Gegenteil überzeugen. Warum? Sie zitierte immer einen Bibelvers aus dem Alten Testament und fragte: Warum muss eine Frau so und so sein? Warum gilt sie zu bestimmten Zeiten als unrein? Warum gibt es unterschiedliche Regeln für Männer und Frauen, für männliche und weibliche Babys? Ich sprach mit ihr und fragte sie: Warum schaust du nicht auf Jesus? Warum siehst du nicht, dass Jesus entgegen seiner Kultur den Frauen Ehre gab? Aber sie war überzeugt. Sie benutzte alttestamentliche Bibelverse, ohne Christus einzubeziehen. Ich liebe das Alte Testament, aber ich habe verstanden, wenn man darin nicht Christus findet, baut man sich eine falsche Doktrin auf. Man muss das Geheimnis, das Verborgene finden. Paulus spricht von der Schrift, von den Propheten und den Büchern Mose. Er kannte ja kein Neues Testament, das gab es noch nicht. Er hatte die persönliche Offenbarung Jesu Christi und die Schriften des Alten Testaments. Ich liebe diese Stelle, die ich meist in meiner Lieblingsübersetzung lese. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Die Beschen-Übersetzung umschreibt: Dinge, die zuvor weder gehört noch gesehen wurden. Auch unsere Möglichkeiten der Vorstellung konnten das Geheimnis nicht entziffern. Gott aber hat es bereits vollbracht und als königliche Bahn vorbereitet, die in die Herzen seiner Liebhaber eingeprägt ist. Gott ist Liebhaber und hat Liebhaber. Wenn Paulus sagt, wir nutzten all unsere Möglichkeiten der Vorstellung, die Passion-Bibel übersetzt das nur teilweise richtig. Im Natürlichen stimmt das wirklich. Etwas, was noch nie entdeckt wurde, etwas, was ohne Christus nicht vorstellbar ist, das hat Gott für seine Liebhaber vorbereitet. Meine Freunde, hört! Die Dinge, die Gott bereitet hat für seine geliebten Kinder in Christus, diese Dinge sind jenseits jeglicher Vorstellung. Warum, denkt ihr, kommen wir in den Himmel? Ich saß kürzlich in meinem Stuhl und schaute ein Video an, das mir geschickt worden war. Der Mann war etwa ebenso lange tot wie ich, 4 Stunden. Er erzählte von den Dingen, die er im Himmel gesehen hatte. Ich war so berührt. Er sagte all das, was ich auch erlebt hatte. Er drückte eins mehrfach aus. Und zwar sagt er, es gibt keine Worte, die Wirklichkeit des Himmels zu beschreiben. Es gibt keine menschlichen Worte dafür. Die Menschen meinten damals zu mir, Reinhard, du bist verrückt. Ich glaube wirklich, dass ein Grund für den Himmel die Ewigkeit ist. Auf dieser Erde kann sich kein einziger Mensch vorstellen, welch wunderbare Dinge auf uns warten. Unser Geist weiß es, aber unsere Herzen können das nicht ganz aufnehmen. Und wenn ihr die Güte Gottes spürt, kratzt ihr an der Oberfläche all dessen. Deshalb werde ich niemals tun, was religiöse Menschen von mir wollen. Sie schicken mir dauernd Nachrichten und sagen, ich soll Gott als den bösen Gott predigen. Gott ist nicht böse, er ist Liebe. Selbst da, wo Gottes Härte zum Tragen kommt, müssen wir begreifen, dass Gott gut ist. Wenn alles zu Ende ist, wird Gott alles dafür tun, dass sich die Menschen Jesus Christus anschließen. Die Menschen werden nicht in die Hölle gehen, weil sie sündigen. Sie gehen dorthin, weil sie das perfekte und vollkommene Werk am Kreuz leugnen und zurückweisen. Wenn Gott möchte, dass alle bei ihm sind, wird er alles ihm Mögliche tun, die Menschen dazu zu bringen, seine Freiheit anzunehmen. Ich glaube nicht, dass am Ende der Zeiten alle bösen Menschen einfach in die Hölle gehen werden. Wenn Gott das zuließe, wäre er ein böser Gott. Ich glaube, dass er es mit Tränen in den Augen geschehen lassen wird. Er wird sagen, dein ganzes Leben lang habe ich mich bemüht, dich dazu zu bringen, an das vollbrachte Werk des Kreuzes zu glauben. Mein Freund, Gott ist nicht der Urheber deines Schmerzes, deines Durcheinanders, deiner Armut, deiner Krankheit oder deiner kaputten Beziehungen. Wenn du denkst, Gott hat irgendetwas zu tun mit all diesen schlimmen Dingen, liegst du komplett falsch. Du fragst mich, wie du glauben kannst für Wohlergehen, für Gesundheit oder Heilung, für Versorgung und andere gute Dinge. Das ist es eben, was Paulus so wunderbar beschreibt. Vor Jesus war es als Geheimnis verborgen. Vor Jesus war es nicht offenbart. Und ohne Jesus kannst du all die guten Dinge, die Gott dir bereitet hat, nicht finden. Ich liebe diesen Satz in der Bibel, Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles. Auch die Tiefen Gottes. Ich finde das wunderbar. Paulus erklärt sehr klar, nur der Heilige Geist kennt die tiefen Geheimnisse des Herzens Gottes. In der Intensiv-IPS hatten wir eine Nacht, wo der Heilige Geist ungehindert wirken durfte, 2 oder 3 Stunden lang. Es gibt keine Worte, das zu beschreiben. Der Heilige Geist durfte tun, was er wollte. Er offenbarte manchen Leuten den Himmel. Er offenbarte den Leuten ihre Herzen. Ich liebe diese Momente, wo der Heilige Geist die Menschen mitnimmt, wohin er will. In der Schrift ist klar gesagt, dass das Geheimnis Gottes vor Jesus nicht offenbart werden konnte. Aber jetzt wird es uns durch den Heiligen Geist offenbart. Ich sage euch etwas Tiefgreifendes. Es ist egal, wie viel ihr meiner Lehre zuhört. Es ist auch egal, wie viel ihr in der Bibel lest. Leute, es ist wichtig, in der Bibel zu studieren, aber die Bibel wird euch das tiefe Geheimnis nicht offenbaren. Ich habe eine Menge Nachrichten von Christen erhalten, die die Bibel so gut kennen. Pastoren, Rabbis, sie können zum Teil die ersten 5 Bücher Mose auswendig, Wort für Wort. Das Geheimnis aber ist, wir müssen die Bibel mit dem Heiligen Geist studieren. Das müsst ihr lernen. Ich sage immer, Heiliger Geist, wenn du mir nicht die Dinge offenbarst, hat dieses Buch keine Bedeutung für mich. Dann kann ich auch eine Mickey Maus lesen. Warum? Das ist die Wahrheit. Schaut, erst der Geist Gottes offenbart uns die Wahrheit und das Geheimnis, das tief in Gott verborgen ist. Schaut, Paulus sagt wirklich, der Heilige Geist offenbart das Herz Gottes. Die Schrift wird uns erst durch den Geist Gottes offenbart. Ich überlege, ein Buch über den Heiligen Geist zu schreiben. Er ist eine der 3 Personen Gottes. Wenn er der Einzige ist, der die tiefen Geheimnisse Gottes weiß, dann sollten wir ihn gut kennenlernen. In Johannes 14,16 spricht Jesus über die wichtigsten Handlungsanweisungen und über den Heiligen Geist. Dann sagt er, ich habe euch noch viel zu sagen. Ihr würdet es nicht verstehen. Der Heilige Geist wird es euch sagen. Das hat mich lange verwirrt. Jesus hatte noch mehr zu sagen. Er hatte 3,5 Jahre mit seinen Jüngern verbracht. Er hatte gelehrt und geheilt, um die Güte Gottes zu zeigen. Ich fragte ihn, Jesus, warum lehrtest du dann die Dinge nicht, die du teilen wolltest? Ehrlich, das hat mich wirklich verwirrt. Daniel, ich möchte dir viele wichtige Dinge sagen, aber du wirst es nicht verstehen. Dann erkläre es mir, so dass ich verstehe. Aber Jesus sagte, das sei nicht möglich. Und dann erklärte er, warum. Nur der Heilige Geist kann das tun. Ich erinnere mich daran, als ich Jesus fragte, kannst du mir sagen, was du den Jüngern so gern noch sagen wolltest? Und Jesus antwortete, es ging um das ganze Geheimnis des vollbrachten Werks am Kreuz. Das konnte nur der Heilige Geist offenbaren. Eins, was Jesus mir sagte, erstaunte mich. Und zwar, ich hätte es ihnen nicht so erklären können, dass sie es verstehen. Das konnte nur der Heilige Geist. Jesus kann Dinge nicht so erklären, wie es der Heilige Geist kann. Selbst hier sagt Paulus, nur der Heilige Geist kann es uns erklären. Was würde geschehen, wenn wir ein tiefes Bedürfnis, eine Sehnsucht entwickelten, den Heiligen Geist zu verstehen und ihn zu bitten, dass er erklärt? Wenn ich die Bibel lese, bitte erkläre mir diese Worte. Wenn du das Herz Gottes durchforschst, wirst du mir bitte alles aufzeigen. Du allein erkennst die Tiefe der Güte Gottes. Dann werden wir Dinge verstehen, die jenseits von menschlichem Verständnis sind. Wenn der Heilige Geist dich lehrt, wenn du es lernst, auf ihn zu hören, dann wirst du eine andere Beziehung zu Gott haben, eine andere Beziehung zum Heiligen Geist. Alles in deinem Leben wird sich verändern, wenn der Heilige Geist dich lehrt. Deshalb brauchen wir es, dass der Heilige Geist uns lehrt. Gott hat Geheimnisse, von denen Gott wirklich möchte, dass du es verstehst. Der Heilige Geist durchforscht das Herz Gottes. Es geht immer um das vollbrachte Werk des Kreuzes. Der Heilige Geist weiß das alles. Wir gehen zu Vers 12. Wenn der Geist von Gott kommt, offenbart er die Gaben seiner Großzügigkeit. Er hat uns mit Verständnis gesegnet, damit wir wissen, was er schon immer für uns im Gedächtnis hatte. Das ist der irdischen Weisheit der Welt so fern. Dort muss man für alles zahlen. Wisst ihr, warum viele Christen nie erleben, was ihnen von Gott vorbereitet ist? Weil sie ihr Herz nie für den Heiligen Geist geöffnet haben. Sie verkehren mit Gott außerhalb des vollbrachten Werks am Kreuz. Sie handeln auf natürliche Weise, sie lesen die Bibel menschlich, sie gehen mit Jesus fleischlich um. Der Heilige Geist wird da sein und sagen: Was du möchtest, ist im Herzen des Vaters. Ich kenne es. Wenn du es wirklich begreifen willst, dann kann ich es dir offenbaren. Aber dazu brauchst du eine Beziehung zu mir. Wenn wir das ergreifen und verstehen, geschieht, was in Vers 13 steht. Wir werden vom Heiligen Geist gelehrt und nicht durch menschliche Weisheit. Hört mir zu, ehrlich, ihr müsst aufhören, Dinge durch menschliches Wissen herauszufinden. Schaut, was Paulus in Vers 14 sagt, das ist sehr kraftvoll. Der seelische Mensch hat keine Fähigkeit, die Sprache des Geistes Gottes zu verstehen. Geistliche Dinge erscheinen ihm bedeutungslos. Er ist unfähig, das zu erkennen, was nur geistlich erkannt werden kann. Die Offenbarung des Heiligen Geistes macht für normale Menschen keinen Sinn. Man erkennt sie nur durch die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Dann endet Paulus in Vers 16 mit: Es gibt keine andere Grundlage, von der aus man lehren könnte, außer die Gesinnung Christi wiederzugeben. Er ist derjenige, der in uns seine Gesinnung lebt. Jesus Christus hat diese Erkenntnis. Es geht um die Wahrnehmung Jesu Christi. Christus ist in uns und hat diese Gesinnung. Der Heilige Geist ist in uns und will sie uns offenbaren. Wenn Menschen im natürlichen leben, werden sie es nicht verstehen. Fleischlich ist, wenn man alles außerhalb der Offenbarung des Heiligen Geistes macht. Wenn alles andere zur Quelle für mein Leben wird, außer Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Wenn du in mein Life oder in mein Mentoring kommst und erfahren willst, wie der Heilige Geist sich offenbart, wirst du Veränderung erleben. Wenn du in mein Life oder in mein Mentoring kommst und von Reinhard erwartest, dass er dir diese Geheimnisse offenbart, wirst du es nie verstehen. Du verschwendest deine Zeit. Und vielleicht sogar dein Geld. Achten wir die Menschen und sind wir für sie da? Ja, aber nur in Christus. Ich weiß, dass Gott mir ein Verständnis für vieles gegeben hat, was viele Leben verändert. Die Leute sagen, ich wurde zutiefst verändert durch das Mentoring. Aber ein fleischlich eingestellter Mensch sucht sich eine Quelle außerhalb von Jesus. Der geistliche Mensch macht den Heiligen Geist zur Quelle aller Erkenntnis. Seht als Beispiel die IPS. Gott hat mir vor 20 Jahren offenbart, dass ich diese Schule machen werde. Jetzt verändert sie viele Menschen. Ich weiß, dass das nun Leben verändert. Aber Menschen, die sich auf mich stützen, werden immer enttäuscht sein. Wenn durch mein Leben in euch ein tieferer Hunger entsteht nach den tiefen Geheimnissen Gottes, ist das wunderbar. Die meisten Leute, die mir zuhören, so glaube ich, haben Sehnsucht nach mehr geistlicher Erkenntnis. Ich erhalte viele Nachrichten, wie zum Beispiel, durch dich liebe ich Gott so viel mehr. Durch deine Predigten habe ich mehr verstanden. Durch dich habe ich eine innigere Beziehung mit Jesus. Durch deine Andacht hat sich mein Leben verändert. Das ist gut. Ich habe eine Herausforderung für euch. Wenn ihr aus dieser Andacht herausgeht, so betet wie folgt. Heiliger Geist, ich habe heute gelernt, dass es Dinge im Herzen des Vaters gibt, die er für mich vorbereitet hat. Sie sind so tief und wertvoll, so wunderbar. Heiliger Geist, offenbare sie mir bitte heute. Führe mich heute tief mitten ins Herz des Vaters. Für mich, ich möchte die für mich bestimmten Geheimnisse sehen, erkennen, finden und annehmen. Ich habe Ohren zu hören und Augen zu sehen. Denkt nach. Wenn ihr heute begreift, welche Tiefe im Herzen des Vaters für euch bereitet ist, wird euch eine schlechte Nachricht oder ein blödes Ereignis nicht mehr so treffen. Der Heilige Geist sagt zu dir, hier ist, was der Vater für dich vorbereitet hat. Bewahrung, Schutz, Liebe, Heilung. Danke, Heiliger Geist, du offenbarst mir das Herz des Vaters. Ich nehme die Heilung an. Ich nehme die Versorgung an. Wenn du dann erfährst, dass dein Auto kaputt ist und du hast kein Geld, kannst du aus vollem Herzen sagen, Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich mich nicht zu sorgen brauche. Im Herzen des Vaters ist die Versorgung für mich vorbereitet. Die Rechnung für das Auto ist nichts gegen die Versorgung im Herzen des Vaters. Dann sagst du im nehmenden Glauben, danke. Nun vertraust du und die Ressourcen werden sich in deinem Leben in der Wirklichkeit manifestieren. Verbringe jetzt gleich 15 Minuten in Ruhe. Es gibt nur gute Dinge im Herzen des Vaters. Welch einem Gott dienen wir? Danke.